Was Kunst sagt, ist, wäre es auch als bestimmte Negation, selbst ein Moment des Weltlaufs, der unterm Gesetz der Aufklärung steht. Man würde nur die bürgerlich-barbarische Trennung von Gefühl und Verstand verewigen, wenn man Kunst als einen Naturschutzpark des unveränderlich-menschlichen und der wohlgehegten Unmittelbarkeit vom Prozess der Aufklärung isoliert. Die authentischen Künstler der Epoche, Valéry vor allem, haben der Technisierung des Kunstwerks nicht bloß gehorcht, sondern sie gefördert, und die gesamte Entwicklung, gerade der modernen Musik seit Richard Wagner, wäre undenkbar gewesen ohne die entschlossene Absorption des technischen Elements im umfassendsten Sinn. Aber dadurch und selbst durch scheinbar wissenschaftliche Methoden, wie der Impressionismus und Pointillismus in der Malerei sie einführten, ist doch die Kunst nicht zur Wissenschaft oder Technik geworden. Der Zweck, für den die technischen Elemente bemüht werden, ist nicht die reale Naturbeherrschung, sondern die integrale und durchsichtige Herstellung eines Sinnzusammenhanges. Wo solche Transparenz nichts durchscheinen lässt, wo sie nicht Medium des künstlerischen Gehalts, sondern Selbstzweck wird, verliert sie ihr Lebensrecht. Gerade Valéry hat das nachdrücklich hervorgehoben. Die ästhetische Rationalität der Mittel erreicht weder ihr mathematisches Ideal, noch beherrscht sie die Realität. Es bleibt bei einer Mimesis wissenschaftlicher Verfahrensweisen, einer Art Reflexbewegung auf die Vormacht der Wissenschaft, die die Differenz der Kunst von dieser nur umso greller ins Licht rückt, je ohnmächtiger Kunst der rationalen Ordnung des Wirklichen gegenüber sich erweist. Wissenschaftliche Kunst, die nichts wäre als wissenschaftlich, wäre ein kunstgewerbliches Analogon, gebärdete sie sich auch noch so streng. Notwendigkeit, aber auch Berechtigung der musikalischen Konstruktion haftet an dem zu Konstruierenden, an der Komposition, nicht an der bloßen Erfüllung selbstgesetzter mathematisierender Normen, die nur allzu leicht ihre Hinfälligkeit zu überführen sind. Der Sinn der Technik jenseits der ästhetischen Sphäre, der von Spiel und Schein, ist die Leistung, der arbeitseinsparende Effekt. Da das Kunstwerk heute wie stets einen Bezirk einnimmt, der von dem der praktischen Wirkungszusammenhänge geschieden ist, so kann es an diesem Sinn der Technik nicht partizipieren, sondern muss seinen eigenen erfüllen, auch dort, wo es an der Technik teilhat. Vergisst es daran, so wird es ein schlechtes drittes, ästhetisch leer und real ohnmächtig, verblendete Bastelei. Die verzweifelte Hoffnung der Kunst, sie könne in der entzauberten Welt sich durch Pseudomorphose an die Wissenschaft retten, schlägt ihr zum Unheil an. Ihr Gestus entspricht dem, was man psychologisch Identifikation mit dem Angreifer nennt. Das Gehabe der Maschine ohne Nutzeffekt akzentuiert nur jene Nutzlosigkeit inmitten der allgemeinen Utilität, aus der das schlechte Gewissen der Kunst stammt und viel von dem, was sie sich als Überwindung der Romantik zugute schreibt.